Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Tobias Stefan, auch bekannt als Extra Tobi. Und jetzt sitze ich in einer lockeren Runde, also naja, virtuell, mit Chrissy alias Sungray und Aphelia, auch bekannt als Marina Weißband. Hallo ihr beiden. Schönen guten Abend. Ja, Mahlzeit, naja, so um den Dreh. Hallo, also bei mir ist Mittag. Ja, ich glaube, wir dürfen zwar. Wo bist du denn gerade, Marina? In Münster. Ich bin vor einiger Zeit aufgestanden. Okay. Ich verrate es jetzt im Podcast. Wir haben Donnerstag 17.14 Uhr. Und wenn wir das hier nachher irgendwann beendet haben, dann werde ich das auch ganz schnell online stellen. Deswegen werden die ersten Hörer das nicht, da wird nicht sehr viel Zeit dazwischen liegen. Ja, so ein kleiner Anlass, dass wir uns unterhalten, den hat Marina angestoßen. Marina, du hast da so einen Tweet abgesetzt. Irgendwie so ganz komische Sache mit politischer Arbeit. Ja, das war nicht nur ein Tweet, das war ein ganzer Blogbeitrag. Ich habe tatsächlich davor einige Blogbeiträge gelesen, die sich mit der Kultur in der Piratenpartei befasst haben. Es waren viele Frustrierte dabei. Es ging da um, wir verstricken uns in letzter Zeit nur noch in Personalquerelen. Es fällt schwer mitzuarbeiten, weil die Leute gegeneinander schießen. Jetzt fängt bei uns plötzlich das Geschache an um Posten. Jede Idee, die hervorgebracht wird, wird zerredet. Also das war eine ganz häufige Beschwerde. Und ich habe nachgedacht, so Moment, wir haben eigentlich alle damit gerechnet, dass es so weit kommt. Wir wussten das. Wir sollten jetzt einen Weg daraus finden. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, ein Experiment zu machen. Nämlich eine Woche lang, und zwar jetzt die nächste Woche, ab nächsten Montag, einfach bewusst die Kontrolle darüber zu verlieren, wie wir in der Außendarstellung sind, uns nicht mehr von den Medien, von der Öffentlichkeit unter Druck setzen zu lassen, uns nicht mehr treiben zu lassen, sondern eine Woche lang bewusst alles zurückstellen, außer der programmatischen Arbeit. Das heißt, dient das, was ich tue, irgendwie unserem Wahlprogramm, also entweder seiner Erstellung oder seiner Verbreitung. Und alles andere einfach mal auf übernächste Woche zu schieben und zu gucken, wie das läuft und was das mit uns als Partei macht. Und wenn jemand verstößt gegen diese Regel oder den selbst auferlegten Wunsch, dann nennen wir das die Verletzung des Aphelia-Kodex. Nein. Also ich will mich da gar nicht. Ich will ja auch nicht die Partei so, ich bin jetzt hier gekommen und will euch das aufzwingen, sondern es war einfach eine Schnapsidee, die ich hatte, als ich im Zug saß. Ich will das auch gar nicht durchdrücken, aber ich glaube, wenn viele mitmachen, dann können sie alle, die dann trotzdem in dieses Bashing, in diese Bewertung voneinander einsteigen, die können das dann einfach ignorieren. Und wenn wir das ignorieren, spielt es sich auch nicht mehr in dem hohen Maß ab wie bisher. Ich habe viele positive Antworten auf den Blogpost schon bekommen. Einerseits von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe bisher nicht mitgearbeitet, ich mache das nächste Woche mal einfach versuchsweise. Und die gesagt haben, okay, ich weiß zwar nicht, was es bringt, vielleicht bringt es gar nichts, aber es schadet nicht und ich mache mal mit. Einfach experimentmäßig, weil wir sind irgendwie die Partei der Kreativität, wir sind irgendwie die Partei der frischen Ideen. Zumindest wollen wir das sein. Und wir müssen irgendwie dieses Geschacher, das das System selbst erhält, überwinden. Und es wird nichts verbessern. Also es wird nicht nachhaltig was verbessern. Das Einzige, was es machen kann, ist, dass wir bewusster damit umgehen, wann wir uns in Personaldebatten verstricken und wann wir die Politik machen, wegen der wir eigentlich in die Partei eingetreten sind. Die Frage, die sich halt mir jetzt so ein bisschen dabei stellt, ist, wie du halt gesagt hast, die Leute, die gesagt haben, ich habe noch nie irgendwie programmatisch gearbeitet, ich will das mal probieren. Es gibt ja relativ viele Leute eigentlich, die nicht programmatisch arbeiten. Also wenn ich jetzt mal eine ganz grobe Schätzung abgeben würde, dann würde ich sogar fast sagen, das sind 50% oder vielleicht auch sogar mehr Leute, die nicht programmatisch arbeiten, sich aber trotzdem beteiligen über öffentliche Medien und die Partei trotzdem irgendwie am Laufen halten, indem sie zum Beispiel Events organisieren oder indem sie Vorstände sind oder was auch immer. Aber ich glaube, dass Piraten ja auch gar nicht nur aus Programm bestehen. Nee, du hast definitiv recht. Ich möchte aber so ein bisschen den Fokus darauf legen. Also die eine Woche, das ist auch nicht so der Verhaltenskodex, den ich von der Piratenpartei jetzt die ganze Zeit erwarte. Deswegen auch ganz bewusst nur eine Woche. Die Vorstände und die Veranstaltungsleute sind ja auch wichtig für das Programm. Ich habe ja bewusst gesagt, entweder es zu erstellen oder es zu kommunizieren. Wir gehen ja nun auch an die Öffentlichkeit. Und es wäre schön, wenn zum Beispiel in dieser Woche diejenigen, die interviewt werden, darüber reden, woran wir gerade arbeiten, die das vorstellen, die das verbreiten. Ich finde es auch schön, wenn wir in dieser Woche Veranstaltungen machen, klar, aber die sich dann wirklich damit befassen, was wollen wir eigentlich ändern an der Gesetzeslage. Ich möchte uns einfach aus dem Kreislauf rausholen, indem wir uns immer mehr mit uns selbst beschäftigen. Und da bietet sich das Krähennest ja wirklich zusätzlich ab als Option an. Denn es gibt jetzt ja nicht nur Leute, die sich mit der Partei beschäftigen, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die arbeiten und die auch Unterstützung brauchen, also arbeiten tun sie alle, aber die auch politisch arbeiten, die an die Programmanträge einbringen, Änderungsanträge einbringen, das in den Arbeitskreisen besprechen und vielleicht mögen diejenigen sich ja direkt mal aufgerufen fühlen, dafür ein klein wenig zu werben und dafür, so sieht sich das Krähennest auch, dass wir solche Dinge auch gerne einfach mal vorstellen wollen und ich kann schon mal, ich glaube, ich darf sagen, dass meine Krähennest-Kollegen zustimmen werden, wenn wir vorschlagen, Mann, wir machen jetzt mal wirklich eine Woche nur politische Themen. Und Chrissy ist ja, Marina ist ja Basispirat, Chrissy ist ja im Landesvorstand und Chrissy, wenn ich das so recht in Erinnerung habe, ist ja die Vernetzung der Leute, die da miteinander arbeiten können, ist ja eigentlich genau dein Thema, oder? Ja, ja, also das Vernetzen war ja auch so einer der Argumente, weswegen ich sagte, da gehe ich halt gerne in den Vorstand für, weil ich halt auch viele Leute kenne, die an vielen Bereichen arbeiten. Und von daher glaube ich, dass es halt sogar, also jetzt mal kurz im Gedanken überschlagen, weil ich werde ja jetzt auch zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert. Ich glaube, die Vernetzung könnte da auch ein ganz großer Schwerpunkt sein, dass man sagt, wir arbeiten alle programmatisch und gucken halt aber, dass wir uns vielleicht gegenseitig auch so ein bisschen zusammenbringen. Und vielleicht würde so eine Woche ja auch dazu führen, dass wir andere Wege der Kommunikation unseres Programms entwickeln. Also was ich halt zum Beispiel immer mal machen wollte, war, dass ich Wikipedia-Einträge einlese, aber programmatische Sachen einlesen finde ich halt auch eine sehr interessante Sache. Und vielleicht können wir uns allgemein mal darüber dann, also die Leute, die nicht programmatisch arbeiten, aber Programme kommunizieren wollen, mal mehr Gedanken darüber machen, was wir denn alles tun können, damit man überhaupt wahrnimmt, was wir so machen. Was ich halt auch total cool fände, wäre, wenn es der Vernetzung dient, zwischen denen, die tatsächlich irgendwie arbeiten und Hilfe brauchen und denen, die gekommen sind und sagen, ich würde gerne inhaltlich arbeiten, aber ich finde irgendwie nicht den Anschluss. Da hat sich ja auch da kümmern sich auch viele Piraten aus NRW drum, irgendwie einen Anschluss zu den neuen Mitgliedern zur Basis zu schaffen. Ich will einfach auch mal motivieren, lest euch die Anträge, die gerade erarbeitet worden sind, durch und recherchiert einfach mal, ob die Faktenlage überhaupt stimmt, ob die Zahlen so stimmen. Helft mit Recherche, guckt, ob an eurem Thema jemand arbeitet. Wenn nicht, macht eins auf. Wenn ja, helft ihm. Es wäre total cool, irgendwie so einen Leitfaden gerade für Neupiraten auszuarbeiten, was man eigentlich machen kann. So, ich bin jetzt hier in dieser Partei, ich interessiere mich für Gesundheitspolitik, wo kann ich denn da jetzt überhaupt hingehen, was kann ich denn jetzt machen? Weil sonst ärgert man sich nur, es passiert irgendwie nichts und es geht alles nicht vorwärts und wir verstricken uns in Personalquerelen und wir kommen da irgendwie nicht raus. Ja, ich denke, diese Querelen kommen halt auch oft einfach daher, dass es dann immer die Leute sind, die nichts zu tun haben und denen dann halt einfach mal jetzt eine Aufgabe an die Hand geben und sie dann mal was machen lassen oder dass sie selber was finden, was sie gerne machen möchten, kann ja schon einfach dazu führen, dass sie sich mit anderen Sachen beschäftigen als das, was sie halt sonst tun, also so rumnörgeln. Also auf jeden Fall werde ich in die Shownotes einen Link setzen, wo man Programmanträge für den Bundesparteitag im November in Bochum sich anschauen kann. Und da sind die Links zu den Leuten, die sich damit beschäftigen, sehr leicht zu finden. Die E-Mail-Adressen sind auch leicht zu finden über die Benutzerprofile, die ja dann immer verlinkt sind. Und da kann ich jedem nur raten, wirklich draufklicken, anschreiben und ein Feedback, damit ist eigentlich immer zu rechnen, weil sich eigentlich auch alle darüber freuen, wenn sich jemand einbringt. Und zwar egal erstmal in welche Richtung. Alles, was inhaltlich ist, ob es Kritik ist, in positivem oder negativem Sinne, ist sicherlich gern gesehen. Ich denke, was auch gut wäre, wäre zu wissen, wie arbeitet man so ein Programm eigentlich durch? Also die ganzen Anträge, die dann durchgenommen werden auf dem Bundesparteitag. Weil, also ich kenne das halt dann auch von mir, du hast dann nicht so viel Zeit und willst aber trotzdem noch irgendwas machen. Also lese ich alles irgendwie grob drüber, fange natürlich viel zu spät an, weil ich auch vorher nicht weiß, wie viele Anträge sind das und kann für mich auch nicht so richtig bewerten, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut. Ich fände es zum Beispiel, das ist ja quasi wie eine Lerntechnik entwickeln, welche Wege benutzt du, um deine um dich vorher zu ordnen und zu sagen, der Antrag ist gut, der Antrag ist nicht gut, da möchte ich was zu sagen. Also wie strukturieren sich die Leute vorher und vielleicht kann man sich da was von abgucken. Toll wäre ja auch, wenn diejenigen, die an den Anträgen arbeiten, uns vielleicht helfen, die Anträge auch eben vorzustellen, um das auch ein bisschen zu erklären. Und ich sage mal, was man sich anhören kann in Ruhe, das bleibt so ein bisschen besser haften, als wenn ich was mit dem Auge überfliege. Tobi, du weißt jetzt, was ich sage, ne? Du hast den Job. Erzähl schon, sag. Ja, du bist der perfekte Mann. Also ich fände es zum Beispiel toll, wenn du in dieser Woche tatsächlich einfach ein Ansprechpartner bist für Programmersteller, die bei dir ihren Antrag in der jetzigen Form vorstellen können, die sagen können, was daran noch gemacht werden muss, beziehungsweise wie weit er schon fertig ist und wie man ihnen helfen kann. Dass wir dadurch schon mal anfangen, uns jetzt schon mit Bochum auseinanderzusetzen, weil es wirkt weit weg. Aber in Wirklichkeit müssten wir jetzt schon sehr intensiv anfangen, Anträge zu studieren. Dann ziehe ich mir den Schuh damit an. Ich mag ja immer so die Link-Transparenz, dass man auch die Dinge findet und das nicht gesagt wird, steht da im Wiki. Ihr könnt mir am einfachsten eine E-Mail schreiben an tobias.stefan, Stefan bitte mit ph, @, Achtung, jetzt kommt ein langes Wort, piraten-wagen-mehr-demokratie.de. Und wer über einen Twitter-Account verfügt, da geht's dann einfach an @xtratobi, also xtratobi. Und ihr bekommt bestimmt eine Antwort von mir. Und wenn ich was nicht weiß, dann kenne ich bestimmt jemanden, der mir verraten kann, wie es da weitergeht. Awesome. Super. Cool wäre, wenn das halt einfach nur ganz kurze Beiträge sind, sodass ich mir das dann alles in einer Reihe durchhören kann. Ach, das kann man ja schnell machen. Also ich bin ja auch nicht zum Glück nicht der Einzige, der hier podcastet. Wir haben ja auch noch tollen Zuwachs bekommen. Von daher, dass wir sprechen uns dann jetzt per Twitter immer sehr schnell ab, wer wo was machen kann. Und deswegen haben wir ja die Chance, eigentlich auch tatsächlich sehr viel online zu stellen. Und das bietet den Leuten auch wieder die Möglichkeit, sich das vielleicht auch noch im Zug auf dem Weg zum Bundesparteitag anzuhören. Ich fände das toll. Ich weiß gar nicht, wie viele Anträge wir mittlerweile haben. Weiß das jemand von euch? Nee. Weiß ich auch nicht. Aber dann hätte man ja die Möglichkeit, sich das im Zug noch anzuhören oder zumindest die Dinge, die einen besonders interessieren, was immer besser ist, als wenn der Vorwurf stimmen würde, dass manche ihre Karte danach heben, ob der Nachbar es auch tut. Ja, also ich werde mich auf jeden Fall nächste Woche auch nochmal mit Julia in Verbindung setzen, mit Julia Schramm, und sie bitten, möglichst die Zahlen auch nochmal aufzuarbeiten. Was haben wir gerade an Anträgen drin? In welchen Phasen sind die so? Bis wann man was tun muss? Also nochmal so einen Fahrplan. Hatte sie ja schon mal veröffentlicht. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Und was dann halt cool ist, es stehen ja schon ganz viele Anträge im Liquid. Es sind gerade viele in der Diskussion. Wir haben drei konkurrierende Grundsatzprogramme in der Wirtschaft, die im Liquid stehen gerade. Die sind auch ziemlich gut. Das kann man echt gut lesen. Und man bekommt nicht nur eine Vorstellung, was fordert meine Partei, sondern bevor es zu spät ist und man sagt, wir sind ja nur Scheißanträge hier, sollte man jetzt schon echt einsteigen und mitarbeiten. Und außerdem, wenn ihr die im Zug lest vor dem BPT, da ist es eigentlich schon zu spät. Weil da hat man keine Ruhe mehr und dann hat man auch nicht mehr wirklich so einen Überblick. Und was ich halt einfach cool fände, wäre, wenn wir den ganzen Fu, wie sehen wir in der Außendarstellung aus, wie viele Prozentpunkte haben wir jetzt gerade und wessen Schuld ist das und was hat der jetzt wieder in der Talkshow gesagt, dass wir das einfach eine Woche lang strikt nicht thematisieren, sondern damit erst wieder übernächsten Montag loslegen. So, ich habe jetzt mal strebermäßig gelünkert, wie viele Anträge wir haben, und zwar sehe ich Satzungsänderung 12 Stück und Programmänderung. Bitte, Chrissy? Das ist ja noch übersichtlich eigentlich, ne? Wenn ich hier nichts falsch sehe, sieht es tatsächlich sehr übersichtlich aus. Und in der Programmänderung sind wir jetzt bei Punkt 57 angelangt. Und dann haben wir noch sonstige Anträge. Also so wie ich das sehe, muss es ja wahrscheinlich eh so sein, dass wir das ganze Bundesprogramm nochmal rausschmeißen und dann wieder neu zusammensortieren. So wie wir das in NRW auch gemacht haben. Ich weiß, da laufen den Leuten schon wieder die Schweißperlen den Nacken runter. Aber das war halt eine ziemlich gute Entscheidung, dass wir das so dann gesagt haben und dann nochmal alles neu reingepackt haben, weil einfach unheimlich viele Sachen überarbeitet worden sind und halt viele Sachen einfach auch schon erledigt sind. Also es gibt einfach Themen, die sind mit den Jahren Gott sei Dank schon nicht mehr da. Ihr wisst, dass wir dann fürs Lektorat eine Bundesbastel brauchen, ne? Bestimmt. Denn die hat das ja tatsächlich ganz toll gemacht mit dem Lektorat und war ja schon gigantischer Aufwand. Aber das NRW-Wahlprogramm ist natürlich auch bisher zumindest das dickste. Aber wir schaffen das schon bestimmt irgendwie und wir haben mehr Zeit als bei der Landtagswahl. Ja, aber umso besser. Also wenn wir halt sagen, NRW ist das dickste Wahlprogramm gewesen und wir haben es in der Kurzzeit dann auch noch geschafft, das aufzustellen, das aufzuarbeiten, in eine sogar noch in einfache Sprache haben wir es ja gebracht, was ich total toll finde. Und vielleicht hätten wir das mit der einfachen Sprache auch nochmal einlesen sollen. Aber ich finde das super, wenn wir wissen, es gibt eine Orientierung, wie wir das gemacht haben, in welchem Zeitraum und dass wir das wieder schaffen können. Dann glaube ich, dass das auch eine Herausforderung ist, die wir gut meistern werden wieder. Ja, wir haben ja auch vor, das zu vertonen am Ende und da wäre es natürlich auch schöner, wenn es dann für den Hörer auch leicht verständlich ist und man nicht mit 37 Fußnoten arbeiten muss. Was ich übrigens total geil fände, wäre, wenn wir wirklich dann einen Fokus, also bei der jetzigen Arbeit, wir haben ja schon ganz vieles erarbeitet eigentlich an Grundsätzlichem in total vielen Bereichen, was mir halt noch total fehlt, ist Wirtschaft und Außenpolitik. Und da speziell komplexe Europapolitik, das wäre grandios, wenn ihr euch gerade diese Bereiche nochmal angucken könntet. Ja, mit der Außenpolitik, da will man uns ja immer gerne ärgern. Wir sollen ja immer so Dinge zu Afghanistan und so sagen. Und das wäre ja schon toll, wenn wir da Stellung beziehen könnten. Und ich glaube gar nicht, dass das so schwierig ist, da Stellung zu beziehen. Ich glaube vor allem nicht, dass wir da das Rad erfinden müssen. Das Ding ist, wir kennen uns in Außenpolitik, wir haben wenige Leute, die wirklich gute Experten dafür sind. Zumindest so zu der Außenpolitik, die anderen Parteien gerade betreiben. Und ich finde es dann nicht schlimm, in einem Bereich, wo man sich nicht so gut auskennt, einfach nur klar zu machen, wir wollen jetzt nicht Krieg anfangen gegen den Iran oder was. Hingegen haben wir bei der Außenpolitik auch ganz interessante Anträge zu erwarten, zum Beispiel in Bezug auf Cyberwar, was bisher in keinem Wahlprogramm einer Partei eine Rolle spielt, was aber für uns ein sehr gutes Thema ist, denn das ist das, wo wir uns auskennen, das ist das, wo es noch keinerlei gesetzliche Regelungen gibt. Was ist eine Waffe? Wann ist Kriegsfall? Wie ist was definiert? Weil es so ein ganz neuer Bereich ist. Und da können die Piraten mit ihrer Kernkompetenz kommen in einen Bereich, wo andere Parteien dann irgendwie Hilfe brauchen. Ich finde, wir müssen nicht, es gibt 6 größere Parteien und wir brauchen 6 grundlegend verschiedene Lösungen für jedes einzelne Problem auf dieser Welt. Da würde ich mich doch jetzt schon auf den Spitzenkandidaten der Piratenpartei freuen, der denn in einer Diskussionsrunde sagen wird zu dem CDU-Spitzenkandidaten, entschuldigen Sie bitte, uns Piraten ist Ihr Wahlprogramm einfach zu lückenhaft, denn alleine zum Thema Cyberwar in der Außenpolitik, da haben Sie ja nicht mal einen Wahlprogrammpunkt. Wie müssen wir das denn interpretieren? Ich bin mir relativ sicher, dass nach so einem Podcast mit so einer Ansage die anderen Parteien auch noch schnell irgendwas in die Tasten hauen werden. Ist doch super. Das wäre super. Vor allem, weil es dann definitiv weniger kompetent wäre als das, was unsere Leute halt hinkriegen. Erstens das halt auch im Hinblick auf die NRW-Wahl, wo wir dann unser Wahlprogramm angeguckt haben und dann hatten wir das Wahlprogramm der anderen Parteien. Bei unseres ja am längsten. Wir hatten uns auf viele Sachen nicht ganz so spezialisiert, also eher Positionen dazu erfasst. Was ja halt eigentlich zum Beispiel bei sowas wie Außenpolitik auch der Fall wäre, dass wir eher sagen, unsere grundsätzliche Position zu Krieg ist und zu Krieg im Land XY und so weiter. Aber das wäre ja wenigstens schon mal was, wo ich halt jetzt sagen muss, wenn du dich dann mit einem Journalisten oder sowas unterhältst, dann hast du zumindest schon mal eine Grundsatzposition, die wir ja jetzt nämlich mal haben. Ja, in vielem ist es auch einfach wichtig, dass wir zeigen, also dass wir einschätzbar sind. Das ist ja zum Beispiel, wenn unsere Kernanliegen in bestimmten Bereichen liegen, müssen wir trotzdem in allen Bereichen einschätzbar sein. Man will nicht Transparenz, mehr Demokratie, irgendwie bessere Bildung und eine moderne Familienpolitik kaufen und dann heimlich noch im Sack den Kommunismus. Deshalb brauchen wir einfach ein Grundsatzprogramm in der Wirtschaft, wo ganz explizit bestimmte Grundsätze drinstehen, an die wir uns halten. Und wenn das nicht total was super eigenes Neues ist, ist es nicht schlimm. Wir müssen einfach als Partei berechenbar und greifbar sein. Ich denke, das würde uns selbst auch immer ganz gut tun, wenn wir das in manchen Bereichen etwas mehr wären. Und das würde es auch einfacher machen, Leute zu identifizieren, wo man das Gefühl hat, die arbeiten gerade irgendwie gegen uns, aber ich kann es nicht begründen, weil es ist noch nicht aufgeschrieben. Also für die Identitätsfindung wäre es auf jeden Fall auch vorteilhaft. Ja, genau. Also Leute, guckt mal einfach ins Liquid, guckt euch die Anträge durch, sucht euch in eurem Bereich, wo ihr Experte seid, weil wir brauchen dringend Leute, die eine Ausbildung in einem bestimmten Bereich haben. Guckt euch da an, was wir an Anträgen haben, guckt euch an, ob das genug ist. Überlegt euch immer, wozu seid ihr in die Politik gegangen überhaupt, warum macht ihr den ganzen Scheiß und macht ihn einfach. Ja, also ich hatte heute Mittag so ein Erlebnis, da ich ja meinen Arbeitsplatz von zu Hause ein bisschen entfernt ist, bin ich quasi dazu gezwungen, in ein Restaurant mittags zu gehen. Ich hatte mein Notebook vor mir stehen, hatte das Liquid auf und habe beim Mittagessen abgestimmt. Da habe ich gedacht, man hätte sich das vor 3 Jahren vorstellen können. Also irgendwie so Piratenpartei ist doch cool, oder? Erwartest du jetzt Zustimmung? Jo. Ja. Ich hätte jetzt so lange gewartet, bis einer Ja sagt. Warum seid ihr denn in die Politik gegangen? Tobi, fang mal an. Ja, ich bin doch der Moderator, Mann. Aber gut, ich bin ja nicht in die Politik gegangen. Ich bin Mitglied der Piratenpartei geworden. Ich bin deshalb Mitglied geworden, weil ich damals sehr CCC-nah eingestellt, also Chaos Computer Club-nah eingestellt war oder auch nach wie vor bin. Und ich festgestellt habe, dass die Themen, die mich damals besonders bewegt haben, Internetsperren, also das, warum die meisten 2009er dazugekommen sind, in der Piratenpartei enthalten sind. Und dann habe ich gesagt, hey, da musst du einfach Mitglied werden. Dass ich dann irgendwann mal aktiv werden würde in der Form, das konnte ich ja nicht ahnen. Und Marina, wie war es bei dir? Ich wollte ja zuerst Lehrerin werden, als ich ganz jung war und naiv, weil ich wollte die Potenziale von Kindern fördern. Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, das ist gar nicht die Schuld der Lehrer, die funktionieren in einem so eingeschränkten System, in diesem Schulsystem, dass die gar nicht mehr reißen können. Also habe ich gedacht, werde ich Psychologin und entwickle neue Schulsysteme. Und dann habe ich Psychologie studiert mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie und habe gesehen, wir haben eigentlich schon ganz fantastische Schulkonzepte und Modellschulen, das gibt es alles schon, das wissen wir alles längst, es wird aber nicht umgesetzt, weil kein Geld da ist. Und dann bin ich also noch eine Ebene höher gegangen und bin in der Politik gelandet und dann habe ich so auf die Politik geguckt und gedacht, ja, okay, das müsste man ja eigentlich mal ändern, mehr Geld ins Bildungssystem, da neue Konzepte ausprobieren. Dann habe ich gesehen, nee, das geht aber auch nicht, weil es da so systemische Probleme gibt. Weil obwohl alle wissen, dass Bildung irgendwie wichtig ist, sich die Investition erst nach 20 Jahren lohnt, durchschnittlich, das ist berechnet. Und die Legislaturperiode dauert halt nur 4 Jahre. Das heißt, man macht neue Schulden und macht sich damit unbeliebt und wird nicht wiedergewählt. Also gibt es ein Problem im Politikbetrieb an sich. Und über so eine Kette bin ich in der Politik gelandet. In der Partei bin ich so total zufällig aus einem Bauchgefühl heraus gelandet. Da habe ich nie drüber nachgedacht, wollte auch nie aktiv werden, wollte nie Politikerin werden. Das war so Zufall. Hast du denn das Gefühl, dass du heute schon was geändert hast? Ich glaube, ich habe ganz viele Leute gesehen, die jetzt aufgewacht sind, die verstanden haben, hey, Moment mal, Politik ist irgendwie, das betrifft uns alle, das ist das, wie wir unsere Gesellschaft organisieren und es gibt eine Chance, gehört zu werden, es gibt eine Chance, was zu verändern, allein schon dieser Gedanke, es ist gar nicht alles verloren und es ist alles gar nicht so langweilig, den finde ich unglaublich wertvoll, aber jetzt müssen wir halt auch daran arbeiten, dass wir nicht genau das, also dass wir nicht genau in dieses System auch mit reinschlittern, wo es dann plötzlich wieder um Macht geht, wo es dann plötzlich wieder um Personaldebatten und um Außendarstellung und um steintrockene Pressemitteilungen geht, sondern dass wir genau da bleiben, wo wir früher gesehen haben, da und da gibt es Schwachstellen und die müssen wir jetzt ändern. Und dass wir das knallhart durchziehen, auch wenn es uns unbeliebt macht. Ich habe da die Hoffnung auch überhaupt nicht aufgegeben und ich finde auch nicht, dass wir da so zu etabliert geworden sind. Das sind ja schon die ersten Vorwürfe, die da kommen. Die meisten Piraten, wenn ich das so sehe, die sich damit beschäftigen, die haben das alles bewahrt und wollen das auch weiterhin bewahren. Deswegen glaube ich auch, dass wir das schaffen. Sicherlich werden sich einige Sachen so ein bisschen anpassen sich ein bisschen angleichen. Das werden wir nicht vermeiden können. Aber glaubt ihr beiden denn, dass wir das durchhalten mit dem nicht etabliert sein? Also ich hoffe schon. Also das, was ich halt was ich an Politik so ätzend fand, ich war früher in der Schule übrigens immer mega schlecht in Politik und fand Politik deshalb total uninteressant. Aber vor allem, weil ich fand, oder eigentlich ist es immer noch so, Politik sind streitende alte Männer, war immer so mein Eindruck. Und die Piraten sind das halt nicht. Und wenn wir genauso etabliert werden und uns genauso in diese, ja, in die Schiene reinbegeben, wie das die anderen Parteien tun, die sich dann angiften und dann, also wir tun das ja intern noch, aber ich finde, es ist halt irgendwie noch auf einem anderen Level, weil wenigstens kann ich mitstreiten und muss nicht irgendwie sehen, dass ich nur zuarbeite und ansonsten habe ich die Schnauze zu halten. Ich finde, wir müssen ganz unbedingt bewahren, dass wir nicht diese Politik der alten sich ankeifenden deutschen Menschen werden, die über die Köpfe anderer Leute hinweg entscheiden, ohne mit ihnen zu reden, weil ansonsten habe ich auch keine Lust, das zu machen. Vor allem, wenn wir uns die Transparenz bewahren, Marina, du wolltest was sagen, ich mag dich nicht unterbrechen. Du hast mich nicht unterbrochen. Nein, ich wollte das zwar bestätigen, aber auch erweitern. Ich glaube, wir sind jetzt über die Phase hinaus, wo wir einfach sagen können, ich hoffe, dass wir uns nicht anpassen werden. Denn wir sind so weit, dass wir, ich glaube, vor uns jetzt erkennen, durch was wir uns anpassen werden. Also den Systemdruck fühlen wir jetzt auf uns. Wir wissen jetzt, wie scheiße es ist, wenn man persönlich in der Öffentlichkeit mit runtergelassenen Hosen dasteht. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, obwohl ich ja dieses Experiment der offenen Politiker gewagt habe, dass ich vielleicht doch nicht so offen sein will. Denn wenn ich zu viel über mich erzähle, dann heißt das, die Marina erzählt nur über sich. Und wenn ich nur über Politik versuche zu reden, dann bin ich halt auch wieder so total bürokratisch und dann mache ich im Prinzip das, was ich merke, dass die anderen Politiker auch schon gemacht haben. Ich merke auch, warum man sich zurückzieht von der Bevölkerung, warum man aufhört, Kommentare zu lesen, warum man aufhört, nahbar zu sein, weil man die ganze Zeit beleidigt wird. Und ich merke auch, dass wenn Macht winkt, also vor allem wenn so ein Posten winkt, Geld und so, dass auch bei uns in der Partei es schon anfängt, sich zu regen, dass man schlecht über eine andere Person, über den Konkurrenten spricht, auch wenn man sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Das ist ein ganz gefährlicher Mechanismus, der sich einschleicht. Das heißt, unsere Aufgabe jetzt ist es, unglaublich selbstreflektiv zu sein. Und wir werden jetzt eine Reihe von Dingen tun müssen, die uns echt wehtun. Also für mich gehört es zum Beispiel dazu, dass wir gucken, wir verzichten mal eine Woche auf Kontrolle unserer Außendarstellung. Und ich weiß nicht, ob es katastrophal für die Außendarstellung wird oder total prima. Ich weiß nur, wir müssen aufhören, hysterisch zu werden. Und das ist, was im Moment passiert, weil es plötzlich um was geht. Plötzlich haben wir was zu verlieren. Wir konnten kreativ sein, solange wir nichts zu verlieren hatten. Das ist jetzt die Bewährungsprobe. Wir haben jetzt was zu verlieren. Wie verhalten wir uns in dieser Situation? Wenn wir jetzt anfangen, politisch mehr zu arbeiten, wir arbeiten ja schon politisch, aber wenn wir es mehr machen und es auch transportieren, dann wären wir genau bei meiner Frage des Transports. Denn der durchschnittliche Wähler, das ist mein Eindruck, beschäftigt sich nicht eingehend mit den politischen Themen. Er wird am Ende seine Wahl treffen und er wählt aufgrund eines Eindrucks, den er von einer Partei hat. Das werden viele Wähler so machen, was ja auch grundsätzlich legitim ist. Was meinst du denn, was die Piraten tun können, damit der Eindruck, den wir von uns selber haben, von dem wir auch überzeugt sind, nämlich dass wir politisch arbeiten, wie wir diesen Eindruck so transportieren können, dass es beim Wähler auch tatsächlich ankommt? Ich glaube, wir müssen erstmal den Wähler völlig außen vor lassen. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Programme in relativ einfacher Sprache halten. Wir müssen sie zugänglich halten. Wir müssen ständig und bei jeder Gelegenheit über die Inhalte reden in Interviews. Auch wenn ich gefragt werde, Frau Weißband, was glauben Sie denn, wer Spitzenkandidat der Piratenpartei wird? Einfach stumpf erwidern, keine Ahnung. Aber wussten Sie schon, dass es im Moment zwei Anträge zur Wirtschaft gibt, die sich unterscheiden? Entschuldigung, ich weiß nicht, bis wohin man mich jetzt gerade gehört hat. Ich dachte schon, du wärst jetzt zensiert worden. Du warst bei dem Punkt, wo du auf die Frage, wer denn Spitzenkandidat wird, was anderes sagen wolltest. Genau, ich antworte dann einfach, wir haben Wirtschaft, in der Wirtschaft folgende Anträge. Also einfach knallhart immer darüber reden, worum es gerade inhaltlich bei uns geht und dass wir gerade nicht so viel über Spitzenkandidaten nachdenken, denn das tun wir auch, glaube ich, gar nicht. Und ansonsten müssen wir gar nicht an den Wähler denken. Wir müssen auch nicht an die Zeitungen denken. Wir müssen einfach nur einen guten Job machen. Und letztlich bin ich der festen Überzeugung, der Eindruck, dieser vage Eindruck, der von Parteien entsteht, der hat ganz viel mit der Wahrheit zu tun. Je weniger wir uns bemühen, uns irgendwie darzustellen, desto mehr bekommen tatsächlich die Bürger einen realistischen Eindruck von uns. Also meine Wahrnehmung im letzten Wahlkampf war halt, dass die Leute sich nicht nur damit beschäftigt haben, wie die Persönlichkeiten sind, die da vor der Kamera stehen, sondern dass ich vielmehr den Eindruck hatte, die Leute haben ein Thema, was ihnen besonders wichtig ist und da gucken sie bei dem Programm rein. Also egal, ob das jetzt Tierschutz ist oder ob das jetzt Familienpolitik oder was auch immer ist, die Leute haben eine Sache, die ist ihnen besonders wichtig. Darum sind sie auch immer sehr gezielt, wenn man an Infoständen gewesen ist oder wenn man die E-Mails beantwortet hat, die als Bürgeranfragen kamen oder sich so mit den Leuten unterhalten gehalten hat, ja, aber ihr habt ja zu, ich weiß nicht, zu dem und dem Thema die und die Position. Also das ist halt für die Leute sehr wichtig gewesen, was man da als also was man da als Partei sagt. Und ich glaube, dass es zwar gut ist, wenn wir diese Leute alle vor der Kamera haben, aber wie Marina halt auch sagt, ist es wichtig, dass wir auf das Programm eingehen. Und wenn die Menschen noch so unsympathisch sind, solange sie richtig rüberbringen können, was uns wichtig ist und was wir im Programm stehen haben, werden wir das auch schaffen. Sympathische Menschen helfen schon. Und ich finde, ich bin ja auch ein Verfechter des Themas Köpfe zu Themen. Also ich glaube schon, dass wir auch uns darum kümmern sollten, dass wir in der Partei zu jedem Thema, jedem Programmpunkt am besten jemanden haben, der den Komplex gut vertreten kann, wie wir es halt zum Beispiel im Urheberrecht schon haben. Das hat halt nichts mit einer Personifizierung zu tun, weil es ja da nicht um Posten geht, sondern wir haben einfach jemanden, der bestimmte Dinge gut erklären kann, der in bestimmten Bereichen glaubwürdig ist und sich da auskennt. Aber ich finde halt, je mehr man versucht, gut rüberzukommen, da kommt man immer in so eine Hysterie, und Hysterie merkt man. Also ich merke das auch als Leser von Artikeln über andere Parteien oder in Interviews. Okay, die sind jetzt gerade echt bemüht, gut rüberzukommen, und das sieht einfach nicht gut aus. Das war ja, das, also da, ich gebe dir da recht, das ist aber auch jetzt nicht die Frage gewesen, wie kommen wir am besten gut rüber? Gut rüberkommen heißt ja so ein bisschen sich verkaufen. Und ich glaube nicht, dass Piraten sich dem Wähler verkaufen wollen und sich dem Wähler anbiedern wollen, sondern Piraten stehen und kämpfen für ihre Themen. Klingt jetzt sehr plakativ, aber davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich habe so manchmal die Sorge, dass vieles von dem tatsächlich einfach gar nicht rübergebracht wird, was aber der Tatsache entspricht. Also nicht, dass wir wollen jetzt besonders schick rüberkommen und wir brauchen eine Werbekampagne für irgendwas, sondern, naja, da wird an Themen gearbeitet und der Bürger weiß es nicht. Das finde ich natürlich immer sehr schade. Naja, aber wo soll das denn auch her wissen, wenn wir dann mit den Themen zum Teil auch noch nicht fertig sind? Also wenn das Thema nicht gerade aktuell ist, wie zum Beispiel der Nichtraucherschutz oder so, dann, also wenn das nicht täglich in den Medien durchgekaut wird und man uns nach unserer Meinung fragt, werden unfertige Ergebnisse halt auch oft nicht nach außen kommuniziert, weil sie unfertig sind. Also wenn man mit einem Thema gerade erstmal zur Hälfte vorwärts gekommen ist und dann nicht mal sich so ein Konsens rausgebildet hat, gehen wir in die oder in die Richtung, dann ist es halt schwierig, dann das auch noch zu kommunizieren, wenn es halt überhaupt nicht gefragt ist. Damit wäre die Brücke zu dem Appell geschlagen, wir brauchen ein fertiges, umfassendes Bundeswahlprogramm. Aber hallo. Ja, genau. Ja, sollen wir noch so ein klein wenig doch über so ein paar interne Dinge sprechen, die ja doch alle so ein bisschen interessieren? Jetzt ist ja noch Freitag, jetzt können wir. Es ist Donnerstag heute, ne? Ja, es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag, genau. Noch bevor wir zu was anderem kommen, will ich dich noch fragen, Marina, um das so offiziell einzuleiten. Das heißt also, am Montag um 0 Uhr geht das los? Für mich ja, also ich werde es machen. Ich werde mich dann einfach total ins Liquid knien. Ich werde selber gucken, dass ich mich selbst fortbilde, auch in den Themen der Anträge, damit ungefähr einschätzen kann, wie ist dieser Antrag zu positionieren. Ich werde auch parteiintern mit den Leuten reden, von denen ich glaube, dass sie sich damit auskennen. Ich hoffe, die können mir weiterhelfen. Und ich werde es durchziehen. Ich fände es schön, wenn ganz viele mitmachen. Wir sollten noch etwas tun, wenn das noch nicht getan ist. Jetzt so spontan in aller Kreativität. Ich hätte so gern Twitter-Hashtag für das Ding. Ihr könnt auch ruhig nachdenken, weil die Stille schneide ich hinterher raus. Hier hat jemand eben im Chat solche Sachen reingeschrieben. No comment for one week oder no kofu w? WDPA, Woche der politischen Arbeit, WDPA. Dann, ich guck mal eben kurz nach, ob der schon belegt ist. Aber WDPA fände ich ganz gut. Den Hashtag gibt es schon. Ja, glaube ich das denn? Wir können auch, also No Foo Week wäre ja auch nicht schlecht. No Foo Week finde ich auch gut. Nee, den Hashtag gibt es schon, weil jemand, den ich recht gut kenne, diesen vor 2 Tagen bereits benutzt hat, nämlich genau zu diesem Thema. Ach, awesome, dann können wir den doch übernehmen. Nehmen wir den einfach. WDPA? Jupp. Ja, ich dachte No Foo Week. So, welcher wurde jetzt schon benutzt? WDPA ist jetzt einmal benutzt worden, also das ist nicht relevant. Sonst wäre es auch noch Schiebung. Ich stelle fest, dass meine Frau das vor 2 Tagen benutzt hat. Also ich finde es ja, ich fände ganz nett, was Positives zu formulieren. Also nicht, was wir nicht wollen, sondern was wir wollen. Aber das ist so, das kann man mir jetzt auch als Selbsthilfegruppensprech auslegen. Ja, also ich finde No-Foo-Week gar nicht so schlecht. Da machen wir eine No-Foo-Week. Ja, hervorragend. Vielen Dank an den @SirSymbol, der das eben schon so eingeleitet hat. Gut, also wir haben ein Hashtag. So wie bei einer berühmten britischen Comedy-Gruppe immer wieder der Satz in einem Film kommt, kommen wir zu etwas ganz anderem. Möchte ich das jetzt auch ganz ungeschickt überleiten. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es ja einige Dinge gibt, die Piraten brennend interessieren, aber das ist ja was Internes. Marina hat es aber schon gesagt, wir dürfen jetzt drüber reden, weil wir ja noch nicht Montag 0 Uhr haben, wenn die No-Fu-Week beginnt. Wir Piraten wollen natürlich schlussendlich eine Aufstellungsversammlung abhalten und in dieser Aufstellungsversammlung sollen ja die Listenkandidaten für die Bundesliste aus NRW gewählt werden. Vielleicht kann uns Chrissy als Vorstandsmitglied ein bisschen was dazu sagen, was schon so bekannt ist. Zu den Aufstellungsversammlungen. Ja. Also, wir werden die Aufstellungsversammlung im ersten Quartal 2013 abhalten und wir wollen versuchen, das irgendwie auch noch in den Januar oder Anfang Februar reinzuquetschen. Wir wollen aber gucken, dass wir das nach den Weihnachtsferien machen, damit die Leute ihre Kinder noch ordentlich wieder einpacken können, um sie zur Schule zu schicken. Und ich denke, also da ich noch nicht so bei so vielen Bundesversammlungen dabei war, wird es ungefähr ähnlich laufen wie bei der Liste Wahl für den Landesparteitag. Wir werden noch eine Ausschreibung machen, also es steht bisher noch nicht fest, wo wir das machen werden. Und die Ausschreibung läuft aber auch schon. Also die Leute können jetzt sich sammeln und dann halt Vorschläge einreichen. Und dann werden wir mal sehen, was passiert und wo es hingeht. Dann wieder Transparenz. Wenn ich Wiki-Transparenz, wenn ich einen Vorschlag einreichen möchte, wo muss ich das tun, Chrissy? Ja, führt doch mal kurz einen Dialog und ich suche raus, wo es hingehört. Ihr wisst, dass eure Tweets öffentlich sind und ich euch jederzeit finde. Quatsch, du lügst. Da ist es. Marina überwacht das Internet, das Ganze. Ich lese es jeden Morgen. Aber heute nicht. Doch, heute Morgen habe ich es auch gelesen. Ich weiß alles. Nee, jetzt hast du dich verraten. Du hast gerade gesagt, du bist vorhin erst kürzlich aufgestanden, weil hier wäre gerade erst Mittag. Dann kannst du nicht schon das ganze Internet gelesen haben. Bei mir ist Mittag, nicht morgens, ja. Ich hatte schon ein paar Stunden. Okay. Mal einen Tipp, wo ich jetzt mein Postfach nach durchsuchen soll. Ah! Okay, dann machen wir das einfach so. Dafür müssen wir uns jetzt nicht verrückt machen. Wir haben ja Shownotes und da schreibe ich es dann einfach rein. Das klingt doch hervorragend. Und dann hat Chrissy gar keinen Stress. So, erzähl noch mal ein bisschen. Was kannst du denn noch dazu erzählen? Ja, was kann ich noch dazu erzählen? Ich kann dazu erzählen, dass die Leute, die sich überlegen, dass sie sich aufstellen lassen wollen, sich ja schon mal intensivst darauf vorbereiten können. Ich habe ja glücklicherweise einen Landtagskandidaten beziehungsweise jetzt Landtagsmitarbeiter zu Hause und ich kann euch sagen, es ist unglaublich viel Arbeit. Also wenn ihr nicht unglaublich viel Arbeit wollt, macht es nicht. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also im Grunde muss ich sagen, fand ich, dass das ja einigermaßen gut geklappt hat bei der letzten Listenaufstellung, aber auch nur ganz knapp. Und ich bin total nervös, ob sich wieder so viele Leute aufstellen werden für die paar Männekes, die wir dann letztendlich in den Bundestag entsenden können. Ja, es werden ja so geschätzt irgendwas zwischen 5 und 10 Leute sein, die tatsächlich dann auf die Bundesliste kommen, wenn ich das so richtig einschätze. Und es gab ja schon so Unkenrufe, dass es 250 Bewerber bestimmt werden. Oh Gott, ich verstehe das gar nicht. Was verstehst du denn nicht? Ich verstehe nicht, wieso so viele das wollen. Also haben die sich ernsthaft damit auseinandergesetzt, was das heißt? Das bedeutet nach Berlin ziehen zum Beispiel. Nee, das ist gar nicht das Schlimmste. Also ich meine jetzt so völlig ernsthaft. Ich bin ja irgendwie selbst so am Überlegen und ich versuche mich auch umzuhören und auch mit Leuten zu sprechen, die so ein bisschen um den Bundestag herum ackern. Das ist richtig. Also wenn man gibt sein Privatleben auf, um im Epizentrum der Ellbogengesellschaft ja gegen Windmühlen zu kämpfen. Und ist dafür der Arsch der Nation. Weil egal was man macht's falsch und man hat für kaum was Zeit und der Handlungsspielraum, das sagen mir irgendwie alle, ist viel enger, als man sich immer vorstellt. Ich frage mich, warum gerade da so ein Riesenansturm ist. Was ich halt auch noch krass finde, ist, ja, du gibst dein Privatleben auf und was noch viel schlimmer ist, wenn du im Bundestag dann sitzt und du wohnst zum Beispiel an einem Ort wie NRW, dann musst du dir nicht einbilden, dass du die Wochenende nach Hause fahren kannst zu deinen Freunden und deiner Familie und deinem Partner, weil du am Wochenende halt auch super häufig Veranstaltungen hast. Und wenn du Schwein hast, hast du dann eben einen Tag in der Woche frei und du siehst sonst dein Heimatland nur dann, wenn du gerade Sommerpause hast und du dann nicht zufällig irgendwelche Termine hast. Also ich will jetzt überhaupt nicht madig reden, aber Ich frage mich einfach, wie intensiv war die Beschäftigung mit dem Thema? Oder ist es einfach, ist es, gilt es generell in der Gesellschaft einfach als anstrebenswerte Position, ohne hinterfragt zu werden? Das ist so das, was ich mich immer frage. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ja. Also ich glaube auch, dass viele Leute, die jetzt damals sich bei der Listenaufstellung beteiligt haben, um in den Landtag beispielsweise zu gehen, dass die das halt auch gar nicht auf dem Schirm hatten, wie anstrengend das ist. Und ich glaube, die Leute, die jetzt drin sind, die machen das ganz gut. Aber bei vielen, wenn ich mir vorgestellt hätte, die wären drin, das wäre ganz schön ausgeartet. Also ich meine, das ist jetzt ein Job, kriegst du halt Geld, was du aber in der Zeit, in der du es hast, auch nicht benutzen kannst. Und ich finde halt einfach die ganzen Rahmenumstände total anstrengend. Naja, ich glaube aber nicht, dass das, wir wollen ja auch gute Leute nicht abschrecken, sage ich mal. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt sehr abschrecken wird. Wir haben ja die Bewerber gesehen zur Landesliste und da sind auch einige gute nicht mit in den Landtag eingezogen, aber es sind sicherlich auch einige dabei, die zum Glück nicht eingezogen sind. Es sind aber vor allem viele dabei, bei denen ich sehr schade fand, dass sie nicht eingezogen sind, wo ich mir aber überlegt habe, ja stimmt, in NRW kennt man die gar nicht, aber die kannte ich von Bundesebene, weil ich irgendwie wusste, egal wo ich in der Republik zum Beispiel bei einer Bildungsveranstaltung war, der war irgendwie da und von den Leuten hoffe ich dann natürlich auch, dass sie sich dass sie für den Bundestag kandidieren, das wäre echt großartig. Ja, das ist ja auch so oft, dass diese Sache, dass die Leute dann immer nicht also in NRW ist ja, werden die Leute gewählt und wenn sie im Bund bekannt sind, dann werden sie in NRW vielleicht nicht so bekannt sein. Und wie kriegen wir es dann hin, dass die Leute hier bekannt werden? Also sollen wir zum Beispiel, es gibt ja diese Unterstützungslisten, die man dann sich anlegen kann. Vielleicht kann man auch sagen, wir machen nicht nur, dass man seinen Namen dahin schreibt, sondern man erzählt, weswegen man diese Person für kompetent hält. Und das würde dann die Chancen vielleicht etwas erhöhen. Ich darf ja noch ein Fu-Geheimnis verraten. Also es wird im Krähennest Kandidatengespräche geben. Und im Moment sieht es so aus, das müssen ja alle dann zusammen entscheiden im Krähennest, dass es zwar schon vorgefertigte Fragen geben wird, aber eben auch die Möglichkeit für die Kandidaten, die das möchten, sich so vorzustellen, dass ein Gespräch stattfindet, wo sich denn der Pirat ein Bild machen kann, mit wem es denn da eigentlich einfach zu tun. Mit dem, mit wem es denn da zu tun hat. Das finde ich sehr cool und ich überlege auch echt, ob wir das nicht verstärkt so machen sollten, dass wir tatsächlich füreinander stärker Werbung machen, weil ich glaube, dass es teilweise extrem gute, engagierte Piraten gibt, die das auch gerne machen würden, die aber eher so von der technischen, von der inhaltlichen Seite her kommen und nicht so gut darin sind, sich zu präsentieren und sich zu verkaufen. Und da braucht es einfach eine Vernetzung. Da braucht es einfach jemanden, der sagt, hey, guck mal hier, der Typ da hinten in der Ecke, der traut sich jetzt zwar nicht in die Kamera zu winken, aber der hat's echt drauf. Ja, das wird bei uns organisieren der Bernd-Pirat, den man erreicht man via Twitter mit @Bernd-Pirat. Auf der Krähennest-Seite werden wir es sicherlich auch stehen haben. Da kann man sich dann dran wenden, wenn man so ein Gespräch führen möchte. Aber man muss es halt tun, weil wir fürchten, dass bei so vielen Leuten wird das natürlich zu extrem, wenn die Krähennest-Leute auch noch auf die Einzelnen aktiv zugehen müssen. Dazu kann ich nur jedem raten, weil sowohl der Tobi als auch der Bernd sind sehr nett und die beißen nicht und das ist überhaupt kein Problem, sich mit denen zusammenzusetzen. Ja, aber es ist doch wichtig zu sagen, dass ihr, dass es okay ist, mit euch zu sprechen, weil ich meine, ich habe es ja nun mal schon hinter mir, als ich mich damals beworben habe, um Landesvorstand zu werden und dementsprechend finde ich, dass man ruhig auch mal sagen kann, dass das gar nicht so fürchterlich ist. Und auch dieses Kandidatengrillen, vor dem man immer sehr viel Angst hat, als ich dann gegrillt wurde, war es auch nicht so schlimm. Vielleicht sind manche Sachen auch einfach gar nicht so schlimm, wie man sich die immer vorstellt und deswegen trauen sich die Leute dann eher, das zu tun. Zur Landeslistenwahl habe ich ja Kandidatengespräche geführt, zu dem Zeitpunkt noch in meinem eigenen Podcast und da habe ich das einfach so gemacht, wie ich Lust drauf hatte, weil ich das ja dann nur alleine zu vertreten hatte und habe aber jeden Einzelnen gefragt, ob er möchte. Das war da aber ja noch einigermaßen überschaubar. Was ich gut fand daran ist, dass es nicht vorbereitet war. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Das waren immer einfach Gespräche und ich fand, konnte man sich ein gutes Bild machen. Als wir dann das Krähennest gegründet haben und gesagt haben, wir wollen den anderen aber auch eine Chance geben und die Kollegen mich dann bei diesem Gespräch unterstützt haben, haben wir dann im Nachhinein, wir haben es natürlich erstmal so fortgesetzt, damit es bei allen gleich ist, haben wir festgestellt, dass so ein paar Fragen dann schon ganz schön wären. Was meint ihr denn dazu? Also ich finde es immer besser, je interaktiver, desto besser. Ich habe bei Google eine ganz coole Sache gesehen, als ich bei denen war. Die haben mich interviewt und die haben aber die Fragen von den Mitarbeitern genommen, nicht unsortiert, sondern über die Fragen wurde vorher abgestimmt und die Fragen, für die die meisten waren, waren dann ganz oben. Ich finde das ganz interessant als Konzept, auch gerade für Kandidatenbefragungen. Wenn man ein bisschen Zeit hat, das vorzubereiten, und das hätte das Krähennest ja, dass man einfach sozusagen die Fragen auch stellt, die die meisten interessieren beim jeweiligen Kandidaten. Finde ich auch eine sehr gute Sache. Weil ich manchmal, also als wir die letzten im Bund hatten, wo wir dann unsere derzeitigen Bundesvorstand gewählt hatten, war ich ein bisschen unzufrieden. Ihr wisst ja, ich grille sehr gerne und wenn dann auch hart. Und dann habe ich manchmal den Eindruck gehabt, die Fragen, die da drin waren, entsprachen jetzt nicht dem, was ich gerne hätte wissen wollen und waren halt ja willkürlich rausgezogen, wo ich manchmal auch den Eindruck hatte, gut, die Frage, ob die jetzt mit Ja oder Nein beantwortet wird, die bringt halt niemanden wirklich weiter. Und wenn man jetzt sagen würde, wir bewerten jede Frage und sagen, dann am Ende bleiben 5 oder 10 Fragen übrig an die jeweiligen Kandidaten, dann hat man schon mal einen Eindruck davon, auch welches Gefühl die Leute vorher haben, wenn sie sich mit diesem Kandidaten konfrontiert sehen. Also wenn das jemand ist, der sowieso relativ zugänglich ist, dann ist die Frage wahrscheinlich, oder sind alle Fragen, die geschickt werden, etwas lauer und weniger aggressiv. Und wenn man bei jemandem das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht, was der genau will, dann kann es sein, dass da auch ein paar schnippische Fragen drin sind und die werden dann eventuell durch andere Leute auch noch nach vorne gehoben. Chrissy, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wie die Aufstellungsversammlung abläuft? Gute Frage. Ich habe übrigens mittlerweile diese E-Mail gefunden, die da verschicken sollte. Bisher wird nur gesagt, dass die Aufstellungsversammlung durchgeführt wird. Ich scrolle da mal mit den Augen kurz drüber, dass wir mit ungefähr 700 Teilnehmern rechnen, dass wir keinen dezentralen Parteitag machen wollen und dass man sich eben mit der Location bewerben kann. Wir haben jetzt wieder die AG Events, die gestern reaktiviert wurde. Und es wird so sein, dass wir versuchen wollen, die AG Events so aufzubauen, dass sie für sämtliche Veranstaltungen, die demnächst passieren, dann als Kopf quasi zuständig sind. Und dafür finden sich dann wiederum Teams, die das dann ausarbeiten. Also ich nehme an, wenn wir diese Ausschreibung gemacht haben, wird sich daraufhin wieder mal ein Team aus der jeweiligen Stadt finden, plus Leute, die dann eben da mithelfen. Und ich denke, ein paar aus dem Landesvorstand werden auch mit dabei sein. Ich schätze mal, der Alex wird zum Beispiel wieder mithelfen. Und die entwerfen dann auch sowas wie eine Geschäftsordnung und sind auch für die technischen Abläufe verantwortlich? Ja, ich denke schon. Okay, weil dann würde ich das einfach so als Vorschlag einbringen, dass wir vielleicht im Vorfeld zu den Kandidaten Fragen sammeln könnten und die abwägen. Ich weiß jetzt nicht, also ich kenne mich mit Satzungshoheit gar nicht aus, ob das überhaupt legal ist, dass man aber sagt, dass 3 Fragen den Kandidaten automatisch gestellt werden, und zwar die 3, die am beliebtesten abgestimmt wurden beim jeweiligen Kandidaten und danach halt noch Zeit ist, dass die Anwesenden einfach den Kandidaten befragen können. Finde ich eine sehr gute Sache, würde ich damit aufnehmen. Jetzt sprichst du aber vom Grillen, ne? Ja, genau. Aber es wäre ja auch fürs Krähennest denkbar. Ja, das ist, wir arbeiten ja gerade richtig, ich finde das ja toll. Also wir haben um 19 Uhr haben wir ja unsere Krähennest-Sitzung und da hören ja auch ein paar zu, da müssen wir uns alle mal Gedanken zu machen, weil, na klar, ich finde das schon spannend, wenn man das so machen würde, wie man das, wie wir das jetzt gerade machen, dass andere dann durchaus zuhören können dabei und vielleicht sogar eigene Fragen einbringen können. Da muss man natürlich erstmal gucken, wie viele Leute wollen dieses Gespräch auch tatsächlich haben und wenn es 200 Leute theoretisch wären, hat das natürlich eine andere Qualität an Aufwand, als wenn es nur 50 sind. Und dann muss man ja auch immer ein bisschen schauen, zu welcher Uhrzeit macht man das? Denn der eine kriegt der macht es morgens um 9 und kriegt keine Fragen, die er vielleicht gerne haben möchte. Und der andere dann abends um 10 an einem Donnerstagabend, der wird natürlich massig Zuhörer haben. Also solche Dinge muss man bedenken. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Also ich würde wahrscheinlich auch wieder anregen, dass wir frühestmöglich eine Liste haben, auf der sich die Leute eintragen können. Ich weiß, es gab mal irgendwie noch vor dem Landesparteitag eine Liste, wo ganz, ganz viele Leute drauf standen, die sagten, sie würden gerne halt für den Bundestag kandidieren. Aber ich denke, also wenn wir eine neue machen würden, dann wird sich da vielleicht auch einiges in den Gedanken der Leute klären und sie würden nochmal alles vielleicht von ihrem derzeitigen Standpunkt aus aufschreiben, denn ich denke, Erkenntnisse sind ja auch in der Zeit gereift. Vielleicht hat sich der Schwerpunkt, den sie hatten, verlagert oder sowas. Also ich will jetzt auch da nicht vorgreifen. Der Bernpirat hatte das ja aus unserem Krähennest-Team so ein bisschen in die Hand genommen. Ich denke, er wird uns heute Abend noch weiter informieren, wie weit es gegangen ist. Der Plan ist gewesen, dass er, und das hat er auch wohl getan, sich mit deinem Kollegen Fitz auseinandersetzt, unserem Landesvorsitzenden, um es nicht im Alleingang zu machen, dass quasi wir jetzt so eine Bewerberliste quasi starten, insofern, als dass die Leute dann eben bei uns sich vorstellen können. Finde ich gut. Was haltet ihr denn noch davon, dass man einen kleinen Steckbrief macht, den die Leute dann ausfüllen müssen? Marina. Was soll denn da rein? Was sind deine Schwerpunkte? Was stellst du dir darunter vor, im Bundestag zu arbeiten? Solche Sachen. Finde ich ziemlich gut, vor allem, weil man dann die Gedanken schon mal in die richtige Richtung lenken kann. Besonders, wenn man bedenkt, dass viele Leute sich so mit ihrem politischen Baby bewerben. So mein Lieblingsthema ist das und das. Sich aber klar machen müssen von Anfang an, dass sie wahrscheinlich nicht mit diesem Thema arbeiten werden, sondern in ganz vielen Themen arbeiten werden. Das heißt, man kann die Steckbrieffragen schon mal ganz allgemein stellen. Also was glaubst du im Bundestag erreichen zu können zum Beispiel? Ich fand bisher die Information bei Kandidaten auf Kandidatenseiten recht unübersichtlich, weil halt jeder das geschrieben hat, was er wollte. Manchmal waren da Romane, manchmal waren da zwei nichtssagende Sätze. Das wäre schon schön. Vor allem hatten wir auch mal diese Statements. Ich glaube, das war sowas wie, ich bin Pirat, weil. Und dann wussten manche Leute auch gar nicht, was sie da eintragen sollten. Also ich weiß nicht, ob es darum geht, dann so ein idealistisches Pamphlet rauszuschreiben oder ob es nicht einfach reichen würde, dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie 5 Fragen und beantworte bitte jede Frage in 3 Sätzen und dass halt die Leute auch schon im Vorhinein vielleicht lernen, sich kurz zu fassen. Na, ich merke schon, wir sind ja mittendrin. Ja, ich finde auch, wir arbeiten sehr konstruktiv. Ja, apropos konstruktiv arbeiten, darf ich mal ganz kurz explodieren? Bitte, bitte mach mal. Ich krieg gerade so per Twitter ein bisschen Feedback zu dieser No-Foo-Week und ganz viel Positives. Und manchmal Leute sagen so, deine Motivationsversuche gehen einem echt auf den Keks. Leute, wenn euch etwas auf den Keks geht, das jemand macht, weil er irgendwas erreichen möchte, dann ignoriert das doch einfach, seid so freundlich, weil sonst denkt man das nächste Mal zweimal drüber nach, ob man überhaupt sich mit einer Idee nach vorne wagt, weil man einfach nicht die ganze Zeit die Idee zerredet haben möchte. Also wenn euch irgendwas nicht passt und es schadet euch aber auch nicht, dann ignoriert das doch bitte einfach. Ich kann euch auch ganz doll so einen Knopf ans Herz legen, den hat mir der Kungler damals empfohlen, so als guten Rat mit auf den Weg gegeben, bevor ich dann Vorstand geworden bin. Es geht da ums Tweets blocken, also und auch Leute blocken, wenn ihr das Gefühl habt, die jeweilige Person geht euch zu sehr auf dem Senkel mit ihrer positiven oder negativen Art, benutzt ihn doch einfach mal. Eben. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, Marina, wir wissen, es wird immer Leute geben, die irgendwas zu kritisieren haben. Leider, wenn man was liest, dann tut ja so ein Spruch tut ja mehr weh als 7 konstruktive Zustimmungen. Von daher muss man das einfach dann halt ignorieren. Gut. Gibt's denn von euch beiden noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss? Ich würde gerne sagen, dass sich alle Leute ein bisschen mehr Mühe geben sollten, Spaß an der Sache zu haben. Und wenn wir mehr Spaß wieder entwickeln an dem, was wir machen als Piraten, dann glaube ich, kommt der Rest einfach von selbst. Mühe geben und Spaß haben widerspricht sich erstmal so ein bisschen. Aber ich glaube, wenn wir alle das machen, weswegen wir tatsächlich das ursprünglich machen wollten, wenn wir uns einfach fragen, so bin ich dafür in die Politik gegangen oder was anderes, dann entwickeln wir da auch ganz von alleine Spaß dran. Und wenn man etwas von Herzen tut, dann macht man es meistens auch gut. Und ich würde sagen, am Ende der No-Foo-Week, die ja dann theoretisch übernächsten Sonntag um 23.59 Uhr und 59 Sekunden enden müsste, ist das richtig, Marina? Ja, das ist richtig. Gut. Also keine Sorge, nicht am Montag um 0.01 Uhr, aber dann sprechen wir danach mal, was die No-Foo-Week gebracht hat und wie es denn gelaufen ist, wie es angekommen ist. Und in dem Sinne würde ich mich bei euch bedanken und wie immer demnächst in diesem Kino. Danke auch, auf Wiedersehen. Hören. Danke, einen schönen Abend. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.